Brian Eno, geboren 1948, ist eine der schillerndsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der avantgardistischen Popkultur der letzten zwei Jahrzehnte. Brian Eno, der bis heute kein richtiges Instrument spielen kann, ist ein Manipulator und Soundtüftler, der in seinen Studios täglich stundenlang mit Synthesizern, Gitarren und seiner eigenen Stimme herumexperimentiert. Bekannt geworden ist Brian Eno Anfang der 70er Jahre als Mitbegründer der Art-Rock-Band Roxy Music, deren androgynes Enfant terrible er war. 1973 verließ er jedoch diese wegweisende Gruppe, nahm mit Here Come the Warm Jets seine erste eigene Platte auf, der bis heute 11 weitere gefolgt sind. 1975 kehrte er der Popmusik den Rücken und komponierte nun stimmungsvolle, minimalartige Musiken, meist Soundtracks zu Filmen und Fernsehen. Diese Art von Avantgarde-Mutzak erweiterte er durch sein Konzept einer Ambient-Musik, eine Art Umweltmusik. Ende der 70er Jahre begann er ebenfalls experimentelle Videos zu drehen. Zunächst benutzte er feste Kamerapositionen und filmte in langen Einstellungen Wolkenkratzer, Horizonte und Himmelslandschaften, später Gesichter und Akte. Diese Technik hat er bis heute mehrfach variiert. Seine Videoinstallationen waren in Ausstellungen in der ganzen Welt zu sehen. Doch damit nicht genug. Brian Eno ist einer der gefragtesten Produzenten der Popszene. Die Talking Heads, Ultrafox, John Hassell, David Bowie, John Cale, Devo, Genesis und U2, um nur einige zu nennen, haben mit ihm erfolgreich zusammengearbeitet. Brian Eno, oft charakterisiert als der Chefideologe der Popularkultur, ist in Wirklichkeit eher ein Meister der Kunst zwischen den Künsten. Er sucht die unbenutzten Nischen zwischen den einzelnen Disziplinen. Er ist ein Grenzüberschreiter aus Prinzip. Das Gespräch mit Brian Eno fand in seinem Hotelzimmer in Köln statt, wo er als Gast der Universität Köln zum Videofestival eingeladen war. Vom Fenster aus konnte man den Rhein und den Dom sehen. Brian Eno saß auf einem großen grünen Ohrensessel, sehr entspannt und gelassen. Ein unfreiwillig gelungenes Arrangement. Der zweite Teil des Gesprächs mit Brian Eno knüpft zunächst den ästhetisch-philosophischen Faden der ersten Sendung weiter. Doch dann spricht Brian Eno über die Geschichte des Art Rock, über Punk, Paul Simon, Heavy Metal, über seinen Freund und Trompeter John Hassell, über die bahnbrechende Weltmusikplatte My Life in the Bush of Ghosts, die er Anfang 1980 mit dem Rockstar David Byrne aufnahm. Hier nun also zwischen Traum und Wirklichkeit ein Gespräch mit dem Multimedia-Künstler Brian Eno. Wenn man sich deine Videos anschaut und deine Musik hört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist für mich eine seltsame Mixtur von Land und großen Städten und da ist auch eine Art großes religiöses Gefühl, wie ein Buddhist zum Beispiel, der den fließenden Fluss beobachtet. Siehst du denn dich selbst als religiöser Mensch in einem weiten Sinn? Yes, I think in a wide sense. Ja, ich denke in einem weiteren Sinn schon, aber nicht in einem engen Sinn. Ich denke, was religiöse Menschen versuchen, ist zu verstehen, dass wir in einer spirituellen Welt leben. Wir leben nicht nur in einer Welt von Fakten und harten Informationen. Tatsache ist, dass das sehr oft nicht so ist. Meistens leben wir in einer Welt der Intuition und Vermutungen, von Ideen, von denen wir noch nicht einmal wissen, woher sie kommen, diese Ideen in unserem Kopf. Nun, mir scheint die Religion zu sagen, okay, das ist, wo wir leben. Lasst es uns deshalb ernst nehmen. Lasst uns das spirituelle Universum anschauen, von dem wir ein Teil sind. Wenn man zu Leuten sagt, ja, ich bin religiös, dann sagen sie gleich, du glaubst an Gott. Das ist nicht die gleiche Sache. Ich glaube genau genommen nicht an Gott, in dem Sinn eines Wesens da oben. An was ich glaube, ist, dass wir ein Teil sehr komplizierter Prozesse sind. Und die sind wahrscheinlich so kompliziert, dass wir sie nicht verstehen können und ganz sicher nicht kontrollieren können. Eine Möglichkeit, mit diesen komplizierten Prozessen umgehen zu können, ist, eine Art von Vertrauen in uns selbst zu haben. Ich bin nicht das Wichtigste im Universum. I am not the most important thing in the universe. Wir haben vorhin davon gesprochen, über diesen Wechsel der Bedeutung, ein Kind zu sein und Teil eines aktiven Universums zu sein und erwachsen zu werden, wo man dann eine passive Welt kontrolliert. Ein Teil dieser spirituellen, religiösen Sache ist zu versuchen, zu diesem Gefühl zurückzukommen, sich selbst zu sagen, das Universum ist aktiv und ich bin nur ein Teil davon. Als ich die Musik für Flughäfen machte, war die Botschaft in meinem Kopf, okay, da sind Leute, die in ein Flugzeug einsteigen werden. Das ist eine gefährliche Situation. Da sagt man nicht zu ihnen, hey, macht euch keine Sorgen, alles ist in Ordnung, Flugzeuge stürzen nicht ab und so weiter. Was ich versucht habe auszudrücken war, es macht eigentlich nichts, wenn ich sterbe. Es ist eine andere Botschaft, im Kopf ein Gefühl zu haben, dass die eigene Existenz nicht für eine so wichtige Sache hält. Natürlich ist deine Existenz wichtig, aber wenn du dich als Teil einer großen Struktur siehst, dann, okay, dann wirst du eines Tages nicht mehr da sein. Das ist kein so tragischer Notfall. Irgendwann wirst du verschwunden sein und die Welt wird sich weiterdrehen. Sometime you're not going to be there anymore. It's not such a big emergency, you know. Sometime you will disappear. Ich weiß nicht so genau warum, aber wenn ich dir zuhöre, kommt mir wieder dieser Mann, Walter Benjamin, in Erinnerung. Er hat einmal gesagt, der Grund, warum ich ein besserer Schriftsteller als die meisten anderen bin, ist der, dass ich niemals das Wort Ich gebrauche. Das ist sehr gut. Und ich denke, dass du dich selbst auch nicht für so wichtig hältst, um dich in deiner Kunst hervorzubringen. Einer der wichtigen Wendepunkte in meiner Arbeit war, mich selbst aus der Arbeit herauszunehmen. Das war, als ich aufhörte, Songs zu schreiben. Das war der Hauptgrund. Nicht, dass ich Songs nicht mag. Ich liebe Songs. Ich singe die ganze Zeit. Aber was mir missfiel, war, eine Musik zu machen, die meine Persönlichkeit immer im Zentrum hatte. Ich denke nicht, dass ich so interessant bin. Ich möchte, dass etwas anderes passiert. Deshalb habe ich danach meine Arbeit verändert. Und ich begann, eine Musik zu machen, die kein menschliches Wesen in sich hatte, aber die den Zuhörern sagte, du bist das menschliche Wesen in der Musik. Du musst nur hineinkommen. Das ist wie eine offene Einladung. Das ist also nicht ich, der sagt, hey, hier bin ich, schaut mich an, bin ich nicht wundervoll, bin ich nicht interessant. Es ist stattdessen ein Versuch zu sagen, hier ist ein Platz, den kannst du selbst erforschen. Das ist etwas völlig anderes. Es versucht dem Publikum zu sagen, ihr könnt eine andere Position darin einnehmen. Ihr seid nicht passiv. Um genau zu sein, ist das sehr eng verbunden mit dem, worüber wir gerade geredet haben. Es ist ein anderes Universum. Beide Seiten sind aktiv, der Zuhörer und das Werk. Das hat sich jetzt bis zum Hi-Fi ausgedehnt, wo man die Lautsprecher hat und mit seinem Stuhl exakt die richtige Position finden muss. Siehst du, was ich meine? Du bist der dritte Punkt im Dreieck und dort musst du bleiben. Du bist fixiert wie die Lautsprecher. Wann immer man diese Hi-Fi-Magazine liest, wo die Leute darüber reden, ihren Stuhl einige Zentimeter zu verrutschen oder wie man Gummi unter die Lautsprecher legt, das ist alles Unsinn. Aber du hast doch auf deiner Platte On Land einen dritten Lautsprecher vorgeschlagen. Hattest du damit solch eine Idee, von der du gerade geredet hast? Nun ja, ein Teil der Idee war, ein großes Feld von Sound zu schaffen und ein Feld, in dem es viele verschiedene Positionen gibt. Denn wenn man Stereo-Lautsprecher hat, ist es schon wahr, dass die beste Position in der Mitte davon ist. Das ist die Position, wo sich die Musik am besten mit der Person vermischt. Wenn man den dritten Lautsprecher noch hinter sich stellt, dann hat man ein viel größeres Feld, in dem man sich bewegen kann. Wenn man die Musik in einem Raum hört, dann kann man den ganzen Raum benutzen. Man füllt dann den ganzen Raum mit Sound. Das muss nicht laut sein. Man besetzt so den ganzen Raum mit Sound und der ganze Raum ist aktiv. Und wenn das der Fall ist, dann kann auch der Hörer aktiv sein. Es ist nicht mehr auf einer Position fixiert. Er kann hingehen, wo immer er will. Es Wenn ich hier so mit dir zusammensitze und rede, fällt es mir sehr schwer vorzustellen, dass du einmal mit Roxy Music in den frühen 70ern gespielt hast. Ich denke, seit damals hat sich viel verändert, seit diesen frühen Tagen des Art Rock, zum Beispiel mit David Bowie, Roxy Music und Pink Floyd. Was denkst du, hat sich seit damals verändert? Nun, eine Sache, die für die damalige Zeit sehr interessant ist, dass damals niemand wusste, was da eigentlich passierte. Niemand hatte richtige Namen für das, was er machte. Ich meine, heute heißt das Art Rock oder wie auch immer. Aber das waren doch sehr intelligente Leute, meistens Studenten. Keine Leute aus der Arbeiterklasse, die in dunklen Kellergewölben anfingen, die diese Musik machten. Das war doch keine Musik von der Straße. Das ist wirklich nicht wahr. Was passierte war, dass die Sprache von der Straße kam. Das war ja Rockmusik, Rhythm and Blues, Rock, Bo Diddley, all diese Sachen, die jeder kannte, wurden da hineingemischt und wurden zur Unterhitze der Musik. Aber was passierte, war auch dieser andere Prozess, von dem ich vorhin geredet habe. Leute mit einem anderen Hintergrund sagten, okay, lasst uns diese neue Sprache gebrauchen. Siehst du, wenn man zum Beispiel an 1970 denkt, 1971, das war gerade 15, 16 Jahre nach dem Beginn der Rockmusik, bis 1964 zum Beispiel nahm niemand das überhaupt ernst. Das war was für Jugendliche. Und natürlich war das damals noch kaum im Fernsehen. Es wurde kaum darüber geschrieben. Es war wirklich nur was für Kinder. Das war die Zeit, als ich Interesse bekam, Rockmusik zu machen, gerade 5 oder 6 Jahre, nachdem man diese Musik überhaupt ernst nahm. Deshalb war es noch immer ein sehr neues Medium. Was das Aufregende daran war, niemand wusste, was daraus werden konnte. Nun, schließlich, es wurde nicht viel daraus, in einer bestimmten Weise. Das ist schon ein wenig enttäuschend gewesen, aber die Industrie wusste das damals auch nicht. Das Musikgeschäft wusste nicht, damit umzugehen. Es war sehr interessant. Wenn ich mir die Platten anschaue, die ich habe, die meisten sind aus den späten 60ern, vermute ich, dann ist das Interessante daran, dass sie so verschieden sind. Manche sind wirklich schlecht aufgenommen. Manche haben sehr lange Songs oder sehr kurze. Da gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Damals war die Bandbreite größer als heute, obwohl es heute viel mehr Platten gibt. Ich denke, dass der Grund dafür war, dass niemand wusste, was er eigentlich machen sollte. Wenn man heute zu einer Plattenfirma geht und hat einen 17-Minuten-Song mit einem 14-minütigen Gitarrensolo in der Mitte, dann werden die sagen, mach das doch ein bisschen kürzer. Wenn man das damals gemacht hat, konnte das niemand einschätzen. Da dachten die noch, vielleicht ist es das, was die Leute wollen. Wir wissen es nicht. Die Szene veränderte sich damals so schnell. Das passierte wieder mit dem Punk in England, 1975 bis 1978. Das war wieder eine andere, sich sehr schnell verändernde Zeit, als die Künstler den Plattenfirmen so weit voraus waren, dass die Plattenfirmen nicht wussten, was sie sagen sollten. Und deshalb ließen sie eine Menge interessanter Platten veröffentlichen, eher als Unfall. Aber die Firmen wollen natürlich erfolgreiche Platten veröffentlichen. Selbstverständlich wollen sie das. Es ist ja ihr Geschäft. Sobald sie also meinen zu wissen, was eine erfolgreiche Platte macht, dann versuchen sie jeden, das machen zu lassen. Im Moment erleben wir so eine Periode, wo es viel zu viele langweilige Platten gibt. Aber ich denke, du weißt doch auch, was eine gute Platte ausmacht, wenn du U2 produzierst oder lange her die Talking Heads oder solche Gruppen. Nun, das ist lustig. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich sage immer zu den Leuten, mit denen ich arbeite, ich hoffe, ihr wisst, dass das eure erfolgloseste Platte werden kann, die ihr jemals gemacht habt. Denn daran denke ich nicht. Alles, an was ich denke, ist, dass ich etwas so fantastisch machen will, wie ich kann. auf die eine oder andere Art. Mein einziger kommerzieller Instinkt ist, wenn die Platte fertig ist, zu sagen, okay, lasst uns den populärsten Song an den Anfang stellen. Nur so weit geht mein kommerzielles Denken. That's about as far as my commercial thinking goes. Du sprichst immer davon, dass dein Instrument das Studio sei. Und du hast einmal deine Arbeit im Studio als ein Herstellen von Brennpunkten, wie bei einem Mikroskop, beschrieben. Yeah. Okay. Well, the primary material of rock music was not melodies or beats or Ja, das ist richtig. Das primäre Material der Rockmusik waren nie Melodien oder Metren, Rhythmen oder Akkorde oder Harmonien, sondern der Sound selbst. Seit der Erfindung von elektronischen Instrumenten, elektrischen und den Aufnahmestudios, gibt es plötzlich eine riesige Welt von Sound, die vorher nicht verfügbar war. Stell dir vor, du sagst zu einem Maler, der gewohnt ist, mit Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett zu arbeiten, zu dem sagst du, okay, jetzt gibt es 17.000 neue Farben, die du gebrauchen kannst. Er wird antworten, oh Gott, was soll ich machen? Nun, für mich hat sich die Rockmusik am meisten damit beschäftigt, neue Farben zu entwickeln. Wenn du nur an eine interessante und individuelle Band denkst, dann haben die ihren eigenen Sound. Das hat nichts mit der Art der Songs zu tun, die sie schreiben. Das hat mit der Art zu tun, wie sie den Sound wählen. Nimm die Birds. Du musst nur eine Sekunde eines Songs von den Birds hören, um zu wissen, ah, das sind die Birds. Oder die Beach Boys, genau das Gleiche. Oder die Beatles natürlich. The Velvet Underground, The Smiths, The Sex Pistols, The Talking Heads, U2. Alle diese Bands haben einen Sound. Smiths, the Sex Pistols, you know, nearly all bands are the Talking Heads, U2, all of those bands, they have a sound. Du kannst die Nadel auf die Platte setzen und es macht nur Tüt und du kannst sie trotzdem erkennen. Das ginge bei einem Streichquartett nicht. Wenn man ein Streichquartett von Brahms auflegt und macht sowas, dann... If you put on a Brahms string quartet and you did that, es würde ein bisschen länger dauern, denke ich. Es würde länger dauern, ja. Es würde länger dauern, aber ich denke, dass jeder große Künstler in ein paar Sekunden identifizierbar ist. Ja, aber was man erkennt, wenn man Brahms oder Beethoven auflegt, sind die Melodien, Harmonien und solche Sachen, auf die man hört. Das waren die Aufgabenstellungen der klassischen Musik. Sound war nicht die Hauptaufgabe. Wie hätte das auch sein können? Es gab ja nur eine sehr kleine Welt von Sound. Aber die großen Jazz-Improvisatoren, die würde man doch auch so schnell identifizieren können wie die Rockgruppen. Ja, einige von ihnen könnte man an ihrem Ansatz erkennen. Ja, zum Beispiel Coltrane, Coleman Hawkins, Ben Webster, Dexter Gordon. Leute, die einen Sound haben. Aber diese Idee ist wirklich eine des 20. Jahrhunderts, dass Sound eine wichtige Aufgabenstellung der Musik ist. Und das ist eine Idee, die die klassischen Musiktheorien überhaupt nicht verstehen. Und das ist auch der Grund dafür, dass wenn mich Leute fragen, welcher Musik ich mich am nächsten fühle, ich immer sage, Heavy Metal. Weil das eine Musik nur aus Sound ist, auch wenn es nicht das ist, was ich mache. Aber es ist die einzige andere Musik, wo Sound die Hauptsache ist. Wenn man zu einer Heavy Metal Band geht, dann kann man nicht hören, was sie singen. Es ist auch nicht wichtig, was sie singen. Aber was passiert ist, man steigt in ein Bad wie in einen großen Pool aus Sound. Und ich denke, daran bin ich auch interessiert. Kennst du die neue Platte von John Hassell? Ja, sicher. Meiner Meinung nach hat er damit diese Paul-Simon-Sache gemacht. Er hat die westafrikanischen Perkussionisten benutzt als Vehikel für seinen Avantgarde-Pop, denke ich. Für mich ist das keine wirkliche Synthese. Einiges ist es für mich schon. Ich habe die letzte Abmischung der Platte zwar nicht gehört, aber einige der Stücke waren gut. Ja, teilweise gebe ich dir recht, dass es keine ganz geglückte Platte ist und ich denke aus diesem Grund, dass es definitiv zwei Ebenen gibt. Er sitzt definitiv oben. Die geglücktesten Stücke sind die, wo das nicht passiert. Bei einigen Sachen gibt es einen Gesamtsound, wo er mehr mit allem verschmolzen ist und sie mehr herauskommen. Da ging es für mich auf. Aber das ist ein sehr schwieriges Problem, weißt du? Ich hätte ja fast diese Paul-Simon-Platte selbst gemacht. Denn als ich 1980 nach Westafrika ging, hatte ich die Absicht, dort einiges aufzunehmen, um es später von oben bearbeiten zu können. Und ich habe mit einer Gruppe mit sehr guten Musikern gearbeitet. Als ich nach Amerika zurückkam, hatte ich die ganzen Bänder, auf denen sie Rhythmus spielten, und ich begann dazu, Songs zu schreiben und dachte, welch eine großartige Idee. Ich schreibe ein paar Songs und singe dazu. Schließlich ging ich mit dem ganzen Material ins Studio und nahm ihre Aufnahmen als Grundlage. Darüber versuchte ich zu arbeiten, aber alles, was ich versuchte, klang plump. Es kam dem, was sie machten, in die Quere. Ich versuchte es erneut und es klappte auch nicht. Am Ende erkannte ich, dass es nichts zu tun gab. Sie hatten mir komplette Musikstücke gegeben. Weißt du, wenn diese Kerls zusammensitzen und zusammenspielen, dann lassen sie kein Loch zum Singen. Sie machen ein Stück Musik und dieses Stück Musik ist vollständig. Deshalb habe ich mit diesen Bändern nie etwas gemacht. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Je mehr ich mir anhörte, was sie machten, desto mehr musste ich erkennen, dass ich es nicht verstand. Wirklich. Sie spielten eine Musik, die für mich zu abgeklärt war. Und ich denke, das Problem mit all diesen internationalen, interkontinentalen Kollaborationen ist, dass die Leute sich nicht zuhören und sich auch nicht verstehen. Die Paul Simon Songs sind in Ordnung, aber sie sind irrelevant, so denke ich zumindest. Mir würde die Platte besser gefallen, wenn er nicht dabei wäre. Das ist wahr. Dieser blöde Kerl mit seinen kindischen Texten, wer interessiert sich schon für den? Ich möchte hören, was die anderen machen. Für mich hört sich das so an, als würde er nicht hören, was sie machen. Das hat er nicht richtig begriffen. Und es ist ja auch lustig, dass die erfolgreichsten Aufnahmen der Platte die sind, die er mit den Amerikanern gemacht hat, weil er damit einfach eine Verbindung hat, zumindest eine erfolgreichere. Aber es ist keine schlechte Platte. Ich höre sie mir manchmal ganz gerne an. Meine letzte Frage. My Life in the Bush of Ghosts, die Platte, die du mit David Byrne gemacht hast, hat, denke ich, eine Menge für die 80er Jahre getan. Sie etablierte zum ersten Mal eine bestimmte Art von Weltmusik, die im letzten Jahr in Deutschland zu einem großen Trend wurde. Obwohl sie doch sehr verschieden von dem ist, was wir heute hören. Du weißt, dass John Hassell dieser Platte gegenüber sehr skeptisch war. Er warf ihr Manipulation der originalen ethnischen Musik und eine Art musikalischen Imperialismus vor. Wie siehst du heute, mehr als 8 Jahre danach, diese Platte? How do you see this record now, 8 years later? Ich mag sie. Meine Einstellung zu dieser Platte, zuerst mal, ich habe sie mir seit 3 Jahren nicht mehr angehört. Für mich etablierte diese Platte eine neue Vorstellung über das musikalische Material, einen freieren Umgang damit. Ja, das war größtenteils genau das Gegenteil von dem, was Paul Simon gemacht hat. Ich mag ja nicht, was Paul Simon gemacht hat mit Graceland, weil ich denke, was er getan hat, er hat es so arrangiert, dass es gut aussieht, indem er sich mit diesen ganzen Leuten umgab. Denn er stellte sich in die Mitte des Bildes und sie an die Ränder. Was ich versuchte, war zu sagen, lasst uns sie in die Mitte stellen und wir schaffen ihnen einen neuen Hintergrund. Wirklich, alles hat damit angefangen, als ich das Radio in Amerika zu hören begann. Dort gibt es tausende von Kanälen im Radio in New York. Bei vielen von ihnen kann man einfach anrufen und dann reden die Leute im Radio. Und das ist für mich interessant, dass einfach gewöhnliche Leute die Radiostationen dort dominieren und miteinander reden, verrücktes Zeug über den Sender erzählen. Ich dachte, das ist so ähnlich wie all die Geister um sich zu haben, die immer durch die Lüfte schweben. Und deshalb habe ich einige dieser Geister eingefangen. Und so hat das angefangen, anstelle meine Stimme zu benutzen. Und das war der Grund, denn ich wollte meine Persönlichkeit nicht in den Songs haben. Das war einer der vielen Versuche, mit diesem Problem umzugehen. Also, anstatt dass ich im Zentrum der Musik war, habe ich jemanden anderes dorthin gestellt. Nicht? Warum muss man diese törichten Ideen haben wie, oh, das ist edel und heilig, das darf ich nicht anfassen? Spirits, that you can invoke, if you like. Well, why not? Why have these silly ideas about, oh, that's precious and sacred, I mustn't touch that, you know?